Doch an keinen Fensterplatz. Und wieder kommt der Angestellte, weil er keinen Cent mehr hat. Sie wissen nicht, ob Kroko oder Schlangenlederschuh. Und müssen manchmal ernsthaft in der Schlange stehen wie du. Sie haben ein Haus, ein Chinchilla und vier Köter. Doch die Villa gegenüber ist viel größer. Scheiße, an seinem neuen hellblauen Bugatti ist ne Kralle. Und der schweineteure Rothschild 1918 ist bald alle. Ihm fehlt die Freude, wenn sie noch ein Kind erwartet. Denn langsam wird die Family zu groß für den Privatjet. Austern schmecken widerlich, im Maybach geht die Klima nicht. Wie soll man denn entspannen, wenn das Leben ein immer wieder fickt? Das habt ihr nicht verdient, tut mir leid für euch. Ja, ich weiß, diese Welt ist voll gemein zu euch. Von diesen paar Millionen kann man sich fast gar nichts leisten. Immer auf die armen Reichen. Vom Bus der Reichen. Platin, Gold, Silber, Bronze, Kupfer, Eisen. Sie jammern, denn sie würden gern im Geld baden und dabei Pelz tragen. Am Wochenende Löwen in der dritten Welt jagen. Sie wollen golfen gehen mit Michael und Gabi. Doch die Schläger passen nicht in den Ferrari. Das Leben ist ungerecht, immer diese Frage. Passt die neue Tasche wirklich zu der neuen Nase? Welche Schuhe und Klamotten, welche Farbe? Eine falsche Entscheidung, dann ist wochenlang Blamage. Und warum ist der Butler krank? Muss man alles selber machen? Wer hängt jetzt die Wäsche auf? Wer kommt, um das Geld zu waschen? Armut ist so widerlich, in Maybach geht die Klima nicht. Wie soll man denn entspannen, wenn das Leben ein immer wieder fickt? Das habt ihr nicht verdient, tut mir leid für euch. Ja, ich weiß, diese Welt ist voll gemein für euch. Von diesen paar Millionen kann man sich fast gar nichts leisten. Immer auf die armen Reichen. Vom Bus der Reichen. Platin, Gold, Silber, Bronze, Kupfer, Eisen. Vom Bus der Reichen. Sie jammern und sie jammern, denn ihr Name steht nicht oben auf der Forbes-Liste. In St. Moritz fällt kein Schnee und in Dubai ist ne Mordshitze. Warum ist der Champagner gar nicht kalt? Alles Amateure, Mann, der kann doch gar nicht knallen. Die Rolex geht seit 2 Minuten 3 Sekunden nach. Jetzt muss er sie wohl wegwerfen, die Scheiße ist im Arsch. Dieser Luxus wird so widerlich, wenn man nie zufrieden ist. Wie soll man denn entspannen, wenn das Leben ein immer wieder fickt? Das habt ihr nicht verdient, tut mir leid für euch. Ja, ich weiß, bis zum Mond ist viel zu weit für euch. Von diesen paar Millionen.